Ne? Das ist einfach abgeschnitten. Ne? Das Ganze beruht aber auf dem Fundament der Basis, ne? Von jemandem, der eigentlich schon alle Werkzeuge besitzt, die er braucht, um die Welt zu gestalten. Ne? Und positiv ist, die Dinge in der Einsamkeit zu betreiben, auch auf das Risiko hin, nicht verstanden zu können, aber es zu machen, ohne das im Tralala draus zu machen. Ne? Ja, das habe ich jetzt schon erlebt bei gewissen Sachen. Ja. Und hier nach Egalo. Ja. Und die Karte hier sagt mir, so in die Struchgrube, ohne dass die Voraussetzung, das was dein Umfeld, also dein Umfeld nicht nur im Sinn von Personen, mit denen du zu tun hast, sondern auch deinem inneren Umfeld. Ne? Dass du das Menschen doch ein paar Stück hast, das nur nicht mehr zu greifen. Guck mal, ich hab 8. Und es ist, wie bereits gesagt, also das ist die erste grobe Analyse, es ist der Konflikt zwischen Gefühlen und Gedanken. Oh nein. Genau den noch nicht. Mhm. Also wie das gesagt hast, dann ich gedacht, genau nein. Das ist es. Mhm. Zwischen meinem Gefühl halt schon mehr. Ja. Und meine Gedanken, Moment mal, dass die Gedanken manchmal noch zu viel machen, mehr Moment, die Gefühle beherrschen, schätze ich auch. Weil es sind so Wechselbilder, das Bade ist das überhaupt weg, und das ist immer noch da. Aber ich habe gemerkt, dass dieser Abschnitt auch kürzer geht. Da auch ein? Ui. Na? Ja. Schlaf gut. Träum was Schönes. Hört sich jetzt noch. Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen. Oder Momo. Nacht. Also das hat mir schon saugut getan, ne? Weil, wenn du der Nagel lernst, das hat mir schon ein bisschen. Du bist halt den Nagel, die absolute Vollkommen. Verstehst du, der ist so ernst. Er ist so ernst. Er kann alles. Er ist so selbstbewusst. Klar. Der Nagel, das macht dem dann genau dasselbe. Er macht bloß keinen Gebrauch davon. Ja, ich will, der Nagel ist derjenige, der... Ich will gerne dorthin... Also ich will, um es auf mich zu beziehen, ich will diese Ernsthaftigkeit auch gern verliere, aber wenn du dann ernsthaft warst, dann gibt es halt auf Neue, verstehst du? Sondern auch eine gewisse Gelassenheit zu Dingen lernen und auch sagen, okay, ich weiß das, aber geht mir auch am Arsch. Die Frauen würden sagen, das war so ein typischer Schwung. Ja, das ist so einer, der weiß, ich konnte das alles. Und er ist halt, er kann genau dasselbe, er kann alles, er ist irgendwo, aber der lebt die ganze Zeit in der Gefahr hier abzustürzen, auf den Skorpion zu treten, der hier vorne irgendwo rumdummert, vom Hund gebissen zu werden, aber halt alles bei sich. Restlos. Ne? Er ist das blühende Leben, so die wachsende Power, ne? Er kümmert sich nicht dran, was soll das alles. Und er ist so der Macher, er macht das. Ne? Wobei, sagen wir mal, seine Künste nicht unbedingt darin liegen, die materielle Welt zu beherrschen. Das wäre der Herrscher. Ja. Ne? Sondern er ist so der spielt mit dem Universum. Ne, also für mich persönlich hat schon, also um so Punkt zu Punkt da gestanden, dass die Kunst nicht darin besteht, in Weltschmerz Sache darzulegen, sondern dass die Kunst darin besteht, die Sache schon zu sagen, ironisch, witzig auch. Dass ich das halt gerne will, irgendwie für mich. Was hat jetzt direkt für dich ein Bild gemacht? Das Ding da. Hat dich direkt angesprochen. Ja. Mach ein paar Rohkassen. So viel zu mir. Doch. Es gibt jetzt zwei Methoden. Die eine Methode ist die, ich wollte vorher auch wünschen, überhaupt wissen. Dann will ich schon was gewünschen. Dann wünsche ich das immer genauso hingehen. mir das Wesentliche, aber dann könnte ich das genauso meine Interpretation dahin bringen. Das interessiert mich nicht so, ich weiß es nicht.